Andacht vom 1.3.2023 mit Reinhard Hirtler. Übersetzt von Petra, 1:1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Johannes 17, Teil 3: Jesus richtig repräsentieren. Hallo Freunde, gut euch zu sehen. Ich freue mich, wieder hier mit euch zu sein. Ich bin begeistert über 2023 und ich bin auch begeistert über 2024. Ich bin begeistert über den Rest meines Lebens und ich bin begeistert über die Ewigkeit. Seht ihr, wie gut das Leben ist? Gestern haben wir mehrere Nachrichten aus dem deutschsprachigen Raum erhalten über die unvorstellbaren Wunder, die in einem unserer prophetischen Lives geschehen sind. Ein Schweizer wurde am Knie geheilt und er hat sein Wunder in den Schweizer Alpen beim Skifahren getestet. Er ist geheilt. Jesus ist wunderbar und er tut großartige Dinge auf der ganzen Welt. Ich werde euch etwas erzählen und dann fangen wir an. Ich meine, ich habe es schon erwähnt, zumindest im Mentoring habe ich schon erzählt, dass ich beim Aufwachen am 1. Januar in Österreich ein sehr seltsames Erlebnis hatte. Ich hatte dieses starke Empfinden, dass ich alles, was mich von Jesus ablenkt, aus meinem Leben entfernen muss. Im allerersten Augenblick des Jahres, unmittelbar nach dem Aufwachen, war folgendes Wort sehr stark in meinem Geist: Bleib in mir und ich in dir. Bleib in mir und ich in dir. Reinhard, das Einzige, worüber du dir Gedanken machen musst, ist, in mir zu bleiben. Also fragte ich, was bedeutet das? Und dann begann ich zu überlegen. Gibt es irgendetwas, das mich davon ablenkt, in Jesus zu bleiben? Und ich erkannte, dass es eine Sache gibt. Und das sind die Nachrichten. Ich war noch nie ein Mensch, der besonders gern die Nachrichten gelesen hat. Ich las die Überschriften, einfach um einen Überblick darüber zu haben, was in der Welt geschieht. Doch ich wusste, dass sie eine Sache sind, die mich von Jesus wegziehen und meinen Fokus ändern können. Also sagte ich Folgendes: Okay, Jesus, ich werde keine Nachrichten mehr anhören. Ich werde nichts mehr anschauen, ich werde keine Nachrichten lesen und wenn mir andere Menschen davon erzählen wollen, sage ich, bitte erzähle es mir nicht. Wenn du mich heute fragen würdest, was gerade in der Welt los ist, dann würde ich es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob es immer noch einen Krieg in der Ukraine gibt. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was gerade hier in meinem Land Brasilien passiert. Und weißt du was? Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Herz zum letzten Mal einen so unglaublichen Frieden hatte. Ich dachte, wenn ich das wirklich mache, dann werde ich verpassen, was gerade geschieht. Aber du meine Güte, ich bin so glücklich. Immer wieder sagen Leute zu mir, Reinhard, dies und das geschieht in Brasilien. Erst gestern habe ich eine E-Mail aus Österreich bekommen, in der mir jemand erzählen wollte, was gerade in Brasilien los ist. Und ich will es nicht hören. Die Person fragte, aber Reinhard, ist das wirklich wahr? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was stimmt und was nicht. Ich erkenne mehr denn je, bleibe nahe an Jesus. Bleibe nahe an Jesus. Bleibe nahe an Jesus. Das ist das Einzige, was uns sicher durch die kommenden Jahre bringen wird. Wenn wir wissen, was in dieser Welt passiert, bringt uns das nicht sicher durch die Zukunft. Doch bleibe nahe an Jesus, wird dich durch jede Krise leiten. Deshalb bin ich entschlossener denn je, dass ich in ihm bleibe, in ihm lebe und dass ich ihn trinke und esse. Das will ich für den Rest meines Lebens tun. Ich lebe in meiner eigenen kleinen Welt mit Jesus. Das ist der Ort, von dem aus ich dem Rest der Welt tatsächlich helfen kann. Nun werde ich tatsächlich wieder mit Johannes 17 weitermachen. In den letzten 2 Wochen haben wir mittwochs über Johannes 17 gesprochen. Letztes Mal haben wir mit dem Gedanken aufgehört, dass wir in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sind. Wir machen nun mit Vers 16 weiter. Denn sie gehören nicht länger zu dieser Welt, genauso wenig wie ich. Und wir wissen alle sehr gut, dass Jesus nie zu dieser Welt gehörte. Du gehörst also genauso wenig zu dieser Welt, wie er jemals zu ihr gehörte. Überleg doch nur, welche Auswirkungen die Anwendung dieser Wahrheit hat. Schauen wir uns das an einem Beispiel an, über das jeder nachdenkt. Geld. Es ist wirklich interessant, mit Geld umzugehen. Ich habe versucht, mein ganzes Geld loszuwerden, aber ich schaffe es nicht. Debbie sagte darauf: Tja, das nennt man Säen und Ernten. Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Ich habe alles abgehoben und weggegeben. Und dann hat es sich vermehrt. Was soll ich noch tun? Das ist wirklich ein cooles Leben. Aber sprechen wir ein bisschen über Geld und diese Welt. Wenn du Teil dieser Welt bist, musst du schwitzen, um dein Geld zu verdienen. Das ist ganz klar. Das macht diese Welt. Mehr Strategien, mehr Arbeit, mehr Anstrengung. Und was tat Jesus? Er sagte: Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester, aber ich habe keinen Ort. Lukas 9, 58. Und dann versorgte er Tausende und Abertausende Menschen mit Nahrung. Wie machte er das? Danke, Vater. Und schon war Versorgung für tausende Menschen in seinen Händen. Siehst du, wenn du in dieser Welt lebst, dann schwitzt du. Aber wenn du so wie Jesus lebst und dich weigerst, ein Teil vom System dieser Welt zu sein, dann schwitzt du nicht. In jedem Bereich deines Lebens hast du dann Frieden. Wenn du Frieden in dieser Welt haben möchtest, musst du so lange kämpfen, bis sämtliche Umstände perfekt sind. Aber Jesus sagte in Johannes 14, 27: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und schau, was er dann sagte: Nicht wie die Welt gibt. Wenn du noch im System dieser Welt lebst, musst du deinen Frieden auf die Weise erlangen, wie ihn die Welt gibt. Und er hat einen sehr hohen Preis. Was ist der Friede, den diese Welt gibt? Ich nenne ihn einen falschen Frieden. Es ist ein Friede, der von Umständen abhängt. Und wenn die Umstände nicht stimmen, ist dein Friede futsch. Doch wenn du im System dieser Welt lebst, musst du dich mit diesem Frieden abfinden. Aber wenn du sagst: Jesus, du hast selbst gesagt, dass ich nicht mehr Teil dieses Systems bin, genauso wenig wie du. Also werde ich nicht mehr Teil des Systems sein. Weißt du, was dann passiert? Du wirst denselben Frieden haben, den er hatte. Wenn Menschen versuchen, dich zu töten, gehst du einfach durch die Menge hindurch. Du sagst, meine Stunde ist noch nicht gekommen, niemand kann mich töten. Das hat er getan. Als sie im Boot waren und ein Sturm kam, hatten alle Angst, dass sie ertrinken würden. Aber Jesus schlief tief und fest. Du musst bedenken, wenn du dich weigerst, auf Jesus zu hören und dich zu einem Teil dieses Systems machst, obwohl Jesus gesagt hat, dass du genauso wenig wie er Teil dieses Systems bist, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Falls du Christ bist, wirst du trotzdem in den Himmel kommen, aber du musst mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben. Dann wirst du von dem System namens Welt dominiert. Und ich sage dir, ich werde viel lieber von einem System namens Reich Gottes dominiert. Das ist so ein wunderschönes Leben. Ich habe dieses Jahr beschlossen, dass ich ein Mystiker werde. Ich denke, dass ich dies schon ein klein wenig bin, aber ich will lernen, noch mehr so zu sein. Ich werde mich in Jesus verbergen wie nie zuvor. Die Zeit ist kurz, also lasst uns nahe an seinem Herzen leben. Schauen wir weiter. Nachdem Jesus in Vers 16 gesagt hat, dass wir genauso wenig Teil des Systems sind wie er, sagt er in Vers 18: Ich habe sie beauftragt, mich zu repräsentieren, genauso wie du mich beauftragt hast, dich zu repräsentieren. Ich habe eine Frage. Erfüllst du deinen Auftrag? Du weißt hoffentlich, dass du einen Auftrag hast. Ein Auftrag, der dir von Jesus gegeben wurde. Er hat dich beauftragt, etwas zu tun, und das hat nichts mit deinem Dienst zu tun. Es hat auch nichts mit deiner Gemeinde oder mit deinem großen Projekt zu tun, das du aufgebaut hast. Es hat damit zu tun, ihn gut zu repräsentieren. Wenn ich diesen Vers lese, ich habe sie beauftragt, mich zu repräsentieren, genauso wie du mich beauftragt hast, dich zu repräsentieren, dann kann ich nur schwer meine Emotionen zurückhalten. Denn vor ein paar Jahren hat mich Gott mitten in der Nacht aufgeweckt und zu mir gesagt, meine Kinder repräsentieren mich so schlecht. Bitte, wirst du mich gut repräsentieren? Jesus sagte, wir haben einen Auftrag und dieser ist, ihn gut zu repräsentieren. Ich habe erst vorhin mit unserem Gärtner gesprochen, als ich hörte, wie er um 7:30 Uhr hier ankam. Also sagte ich mir, ich gehe kurz runter und spreche mit ihm. Denn wenn er anfängt, direkt am Haus zu arbeiten, wird das viel Lärm in unserem Haus geben. Deshalb bat ich ihn, bis 9 Uhr zu warten und in dieser Zeit hinter dem Haus zu arbeiten. Er ist Christ, ein sehr leidenschaftlicher Liebhaber Jesu. Und weißt du, was er vorhin zu mir sagte? Er sagte, bei all dem politischen Chaos, das im letzten Jahr hier in Brasilien herrschte, wurden die Christen demaskiert. Sie haben gezeigt, wer sie wirklich sind. Und er sagte, sie sind keine Nachfolger Jesu, sie sind Nachfolger eines politischen Systems. Und er war sehr verärgert darüber. Dann erzählte er mir Folgendes. Als er so verärgert war, sprach der Herr zu ihm und sagte, schau nur auf mich. Schau auf niemand anderes, schau nur auf mich. Jesus hatte zu ihm gesagt, er muss seine Augen ausschließlich auf ihn richten. Als er das tat, hatte er wieder Frieden. Also, frage dich. Wenn ich durch meinen Tag gehe, repräsentiere ich Jesus dabei gut. Das ist dein Auftrag. So viele Menschen haben mich schon gefragt: Reinhard, was ist meine Bestimmung? Was ist mein Dienst? Warum bin ich hier? Hilf mir, meine Bestimmung zu finden. Gib mir Wegweisung. Ich musste wirklich aufpassen und mein Herz behüten, um nicht sauer zu werden, als ich diese Fragen hörte. Denn scheinbar hat jeder nur diese eine Frage: Was ist meine Bestimmung? Hör zu. In dem Moment, in dem du Christ bist, hast du eine Bestimmung, und zwar Jesus gut zu repräsentieren. Denkst du wirklich, dass es für Jesus so wichtig ist, ob du in einer Anwaltskanzlei oder in einem Klassenzimmer oder sonst irgendwo arbeitest? Das ist nicht unsere wahre Bestimmung im Leben. Wenn Jesus möchte, dass du in einem anderen Land wohnst, wird er klar und deutlich mit dir sprechen. Und wenn er nichts sagt, dann brauchst du dir auch keine Gedanken darüber machen. Wenn Jesus möchte, dass du in einer bestimmten Firma oder in einem bestimmten Beruf arbeitest, dann sagt er es dir. Und wenn er es dir nicht sagt, dann mach dir keine Sorgen. Wähl einfach einen Platz aus. Überleg dir doch, was würde geschehen, wenn jeder einzelne Christ auf der Welt von jetzt an sagen würde: Ich werde nie wieder versuchen, meine Bestimmung herauszufinden. Ich werde mir keine Gedanken mehr darüber machen, wo ich arbeite und was ich tue. Ich kenne meine Bestimmung, und sie ist, Jesus genau so zu repräsentieren, wie Jesus den Vater repräsentiert hat. Dann ist es plötzlich nicht mehr wichtig, wo du arbeitest und was du tust. Wenn Jesus möchte, dass du Richter bist, wird er es dir sagen. Und wenn er es dir nicht sagt, dann arbeite, wo immer du willst, und repräsentiere Jesus dort gut. Wenn du Hausfrau bist, dann repräsentiere Jesus dabei gut. Repräsentiere ihn gut, wenn du einkaufen gehst. Repräsentiere ihn gut, wenn du deine Kinder in die Schule bringst. Und wenn du in einer Fabrik arbeitest, dann repräsentiere Jesus dort gut. Dazu hat Jesus alle Christen beauftragt. Mein wichtigster Auftrag ist, Jesus gut zu repräsentieren, an jedem Ort, an den ich gehe, und gegenüber jeder Person, mit der ich interagiere. Mir ist bewusst, dass Jesus manche Menschen an einem besonderen Platz haben möchte. Aber du musst nicht danach suchen, es wird zu dir kommen. Eines Tages sagte Jesus zu mir: Geh nach Brasilien. Ich hatte vorher noch nicht einmal daran gedacht, nach Brasilien zu gehen, und nun lebe ich schon seit 9 Jahren hier. Doch wenn mein Hauptaugenmerk gewesen wäre, meine Bestimmung hier in Brasilien zu finden, würde ich heute sicher nicht das tun, was ich tue. Am Anfang hat mich fast jeden Tag jemand gefragt: Reinhard, warum hat Gott dich nach Brasilien geschickt? Was möchte Gott in Brasilien tun? Ich war wirklich perplex und schockiert über diese Frage, denn sie passte nicht in mein Verständnis von Gott. Ich habe Gott diese Frage noch nie gestellt. Als er sagte, geh nach Brasilien, habe ich nicht gefragt: Wozu? Was soll ich dort tun? Ich weiß bereits, was ich tun soll. Ich soll Jesus gut repräsentieren. Ob das in Brasilien oder in Europa oder im Flugzeug geschieht, ist egal. Mein Auftrag ist klar. Und dein Auftrag ist ebenfalls klar, mein Freund. Er wurde uns durch Jesus schwarz auf weiß genannt. Wir sollen ihn gut repräsentieren. Also, wirst du ihn heute gut repräsentieren oder machst du dir viele Sorgen darüber, dass du deine Bestimmung findest? Was würde passieren, wenn du jeden Morgen aufstehen und sagen würdest: Guten Morgen, mein wunderbarer Jesus. Wir haben einen weiteren Tag gemeinsam. Ich preise dich, dass du mir einen weiteren wunderbaren Tag gegeben hast. Danke für deine tiefe Liebe und Barmherzigkeit für mich. Danke, dass du so gut für mich sorgst. Und dann verbringst du einfach eine halbe Stunde damit, seine Schönheit zu erheben. Und danach sagst du: Jesus, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Bitte, kannst du mir zusammen mit dem Heiligen Geist und dem Vater dabei helfen, dich heute wirklich gut zu repräsentieren? Und dann schließt du deine Augen und verbringst Zeit in stiller Meditation. Du denkst über deinen Tag nach, an all das, was du tun musst. Du denkst an deine tägliche Routine und auch an die Dinge, die bereits erledigt sind. Und dann siehst du in deinem Herzen, wie du Jesus bei all diesen praktischen, alltäglichen Dingen perfekt repräsentierst. Genau das wird deine erste Hausaufgabe sein. Wir haben beschlossen, dass wir euch bei jedem Live am Mittwoch drei Hausaufgaben geben werden. Und heute gebe ich dir Aufgaben nicht erst am Ende, sondern schon jetzt. Hier ist deine erste Hausaufgabe. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, verbringst du Zeit in der Stille deines Herzens. Richte dich auf Jesus aus. Und nachdem du dich mit ihm verbunden, ihn gepriesen und ihm dafür gedankt hast, wie wunderbar er ist, sagst du: Jesus, heute brauche ich wirklich Hilfe, um dich gut zu repräsentieren. Weil dies dein Auftrag für mich ist, ist das heute mein Ziel. Dann schließt du deine Augen und denkst über die Dinge nach, die du heute tun musst. Das Haus putzen, essen, kochen, im Laden arbeiten, hier und dort arbeiten. Du denkst langsam und ganz bewusst darüber nach. Anschließend nimmst du ein Blatt Papier und einen Stift und schreibst auf: In dieser Situation werde ich Jesus heute so und so repräsentieren. Du gehst all die alltäglichen Dinge durch, die du heute tun musst, und du schreibst auf, wie du Jesus in genau dieser Situation gut repräsentieren wirst. Oh, wir werden diese Welt ändern, wenn wir anfangen, so zu leben. Die Menschen um uns herum werden Jesus in uns sehen. Das meinte Paulus, als er sagte: Unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Siehe 2. Korinther 3, Verse 2 bis 3. Also los, tu das jeden Tag. Machen wir weiter. Der Vers geht weiter. Ich habe sie beauftragt, mich zu repräsentieren, genauso wie du mich beauftragt hast, dich zu repräsentieren. Und jetzt weihe ich mich ihnen als ein heiliges Opfer, damit sie vollkommen hingegeben an Gott leben werden und heilig gemacht sind durch deine Wahrheit. Vers 19. Oh, das ist wunderschön, nicht wahr? Jesus, das Opfer des neuen Bundes. Aber Jesus verwendet hier ein bestimmtes Wort. Damit. Damit ist ein sehr ernstes und herausforderndes Wort. Wenn ich zu Daniel sage: Daniel, ich habe beschlossen, dich anzustellen, damit du die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen perfekt leitest, bedeutet dies, dass er nun mit dieser Verantwortung auf den Schultern leben muss. Er muss sicherstellen, dass die IPS gut läuft. Und das ist eine Last. Aber er trägt diese Last sehr gut. Er ist wirklich toll, wie gut er die Verantwortung für die Schule trägt. Nun stehe ich vor der riesigen Herausforderung, jemanden zu finden, der das genauso gut in unserer IPS Europa macht. Ich denke, ich muss Daniel dorthin schicken, um diese Person ein paar Wochen lang auszubilden. Also schau. Und jetzt weihe ich mich Ihnen als ein heiliges Opfer. Jesus spricht hier über seinen Tod, der kurz bevorsteht. Jesus spricht davon, dass er sich als heiliges Opfer gibt, damit der neue Bund für die Jünger geschlossen werden kann. Und dann sagt er, damit. Damit was? Damit sie jede Segnung in Jesus Christus haben können, damit sie finanzielle Versorgung haben und sich nie wieder Sorgen darüber machen müssen, damit sie Heilung in seinen Striemen haben können, damit sie immer Sieg und Erfolg haben können. Nein, das ist der Nebeneffekt. Weißt du, es gibt natürliche Nebeneffekte, die entstehen, wenn man im neuen Bund lebt. Doch das, was Jesus nach dem Wort damit sagt, ist sehr ernüchternd. Damit sie vollkommen hingegeben an Gott leben werden und heilig gemacht sind durch deine Wahrheit. Als ich diesen Vers las, musste ich sofort an 2. Korinther 5,15 denken. Jesus starb für alle damit. Ein anderes damit. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der sich für sie gegeben hat. Also schau. Jesu Opfer für dich dient nicht dazu, dass du ein glückliches, sorgenfreies Leben hast. Hör auf, dich selbst zu täuschen, indem du glaubst, dass du ein glücklicher Mensch wirst, wenn du nach den Segnungen des neuen Bundes strebst. Das wird nicht passieren. Ja, natürlich. Alles, was der neue Bund brachte, gehört dir. Aber du musst nicht danach streben, es gehört dir. Jesus sagte, damit sie vollkommen hingegeben an Gott leben werden. Du musst begreifen, dass es beim neuen Bund nur darum geht, dich Jesus ganz hinzugeben. Und dadurch gehören dir all diese Dinge. Wir müssen also danach streben, ein hingegebenes und geweihtes Leben an Jesus zu führen. Dann wird alles andere ein normaler Bestandteil unseres Lebens sein. Das muss Gottes Herz betrüben. Er hat einen so hohen Preis bezahlt, damit wir in Intimität mit ihm leben können, und das Einzige, was wir haben wollen, sind die Nebeneffekte dieses hohen Preises, den er bezahlt hat. Mein Freund, Dinge haben keinerlei Wert. Was nimmst du denn in den Himmel mit? All das Gold, das du besitzt, selbst wenn du der reichste Mann auf Erden wärst, ist nicht genug, um auch nur ein Schlagloch auf den Straßen im Himmel zu füllen. Wie kommst du nur auf die Idee, dass diese Dinge einen Wert haben? Die Personen, die sich Gott ganz geweiht haben, können diese Dinge echt genießen. Du kannst alles genießen, was Gott dir gibt, aber du brauchst nichts davon, denn das ist nicht dein Fokus. Dein Fokus muss es sein, zu verstehen, dass Jesus sich deshalb als lebendiges Opfer gegeben hat, damit wir nun vollkommen hingegeben an Gott leben. Dann geht es weiter im Vers. Werde ich heilig gemacht durch seine Wahrheit. Und was ist seine Wahrheit? Jesus sagte, Ich bin die Wahrheit. Johannes 14,6. Das heißt, Jesus ist meine Heiligung, Jesus ist meine Heiligkeit. Ich werde nicht heilig gemacht durch meine Anstrengung, meine Werke und meine Bemühung, durch Fasten und Beten oder irgendetwas anderes, das ich tue. Nein, ich werde heilig gemacht durch Jesus selbst. Das ist seine Aufgabe in meinem Leben. Oh Reinhard, das ist leicht. Also kann ich mein Leben führen, wie ich will, denn Jesus muss mich heilig machen. Wenn ich dann kein heiliges Leben führe, ist es der Fehler von Jesus, denn er hat mich in den letzten 30 Jahren nicht heilig gemacht. Weißt du, warum er das nicht getan hat? Weil Jesus dir seine Heiligung nicht aufzwingt. Er lädt dich dazu ein. Diejenigen, die sich Gott weihen und hingegeben an Jesus leben, werden ein heiliges Leben führen. Nicht durch eigene Bemühung und harte Arbeit, durch die sie versuchen, ein guter Christ zu sein, sondern durch das, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Du musst dich ihm und seinem Werk der Heiligung in deinem Leben hingeben. Heiligung hat nichts damit zu tun, was du machst oder nicht machst. Heiligung bedeutet, dass du dich dem unterordnest und hingibst, was Jesus in dir tut. Das ist wahre Heiligung. Okay, schauen wir, was Jesus weiter sagt. Als ich heute Morgen über diesen Text meditiert habe, gefiel mir diese Stelle wirklich sehr. Sie ist wunderschön. Sie lautet, Vers 20, und ich bitte nicht nur für diese Jünger, sondern für all jene, die eines Tages an mich glauben werden durch ihre Botschaft. Vor 2000 Jahren hat Jesus für mich gebetet. Ist das nicht wunderschön? Und er betete auch für dich. Schau, er sagte, ich bete nicht nur für sie, sondern für jeden, der an das Evangelium glauben wird. Wie lieb von Jesus, dass er schon vor so langer Zeit für mich gebetet hat. Und das, obwohl ich erst viele Generationen später geboren werden sollte. Was zeigt uns das? Dass Jesus dich in seinem Herzen trug, bevor du jemals geboren wurdest, bevor deine Eltern zusammenkamen, hatte Jesus dich bereits in seinem Herzen. Er wartete darauf, dass du auf sein Evangelium reagierst. Und er brachte dich bereits vor den Thron des Vaters. Wenn du nur verstehen würdest, dass du schon immer im Herzen Jesu bist, würdest du dir keine Sorgen mehr darüber machen, was dir die Welt, andere Menschen oder Umstände antun können. Nimm dir ein bisschen Zeit, um darüber zu meditieren, wie tief du von Jesus geliebt bist. Das ist meine zweite Hausaufgabe für dich. Meine zweite Hausaufgabe lautet: Verbringe jeden Morgen ein bisschen Zeit, in der du nichts anderes tust, als Jesus dafür zu danken, wie tief er dich liebt. Und dann bittest du den Heiligen Geist, dir zu offenbaren, auf welche Weise er dich geliebt hat und die du bisher vielleicht noch gar nicht kanntest. Und dann schreibst du diese Dinge ebenfalls auf. Vielleicht wird der Heilige Geist sagen, dass er dich vor Grundlegung der Erde erwählt hat. Dann schreibst du das auf. Vielleicht sagt er dir, wo andere dich abgelehnt haben, hat er dich angenommen. Während du diese Hausaufgabe machst, höre auf, ihm zu sagen, wie sehr du ihn liebst. Du kannst das bei anderer Gelegenheit tun. Doch bei deiner Hausaufgabe dankst du ihm nur dafür, wie sehr er dich liebt und annimmt. Jesus, danke, dass ich schon so lange in deinem Herzen war. Jesus, danke, dass du so lieb zu mir bist. Jesus, danke, dass du niemals untreu warst, auch wenn ich es oft war. Wie tief ist deine Liebe für mich? Und dann sagst du, Heiliger Geist, zeig mir, auf wie viele Arten du mich liebst, die ich noch gar nicht erkannt habe. Und die Gedanken, die dir in den Sinn kommen, schreibst du auf. Stecke diese Zettel in deine Tasche. Und wenn du während des Tages eine kleine Pause machst, in der du normalerweise mit deinem Handy rummachst und nachschaust, was im Internet los ist, greifst du stattdessen in deine Tasche und holst den Zettel raus. Dann liest du ihn und sagst, Danke, Jesus, dass du mich auf diese Weise liebst. Danke, Jesus, dass du mich auf jene Weise liebst. Das wird für dich viel besser sein, als herauszufinden, was das Neueste auf Instagram oder Facebook ist. Aber Reinhard, was ist, wenn der Heilige Geist mir nichts sagt? Tja, dann kannst du schreiben, Danke, Jesus, du liebst mich, du bist für mich gestorben, deine Liebe ist völlig klar für mich. Danke, Jesus, dass deine Liebe nicht von mir abhängt, sie hängt von dir ab. Aber der Heilige Geist wird dir genügend Dinge sagen. Du musst einfach lernen, auf ihn zu hören. Jesus hat also bereits für uns gebetet, vor 2000 Jahren. Das ist so wunderschön. Aber schau, was er gebetet hat. Das ist traurig, sehr traurig. Denn die Menschen haben das, wofür er betete, im Grunde genommen total ignoriert. Hier ist, wofür er gebetet hat. Ich bete für sie alle, dass sie miteinander verbunden sind zu einem, genauso wie du und ich, Vater, miteinander verbunden sind zu einem. Ich bete, dass sie eins werden mit uns, damit die Welt erkennen wird, dass du mich gesandt hast. Vers 21. Was sagte Jesus damit? Er sagte, es ist meine Sehnsucht, Vater, dass jede einzelne Person, die eines Tages Christ sein wird, vollkommen mit dir, Vater, und mit mir vereint sein wird. Ich möchte, dass sie in Einheit mit dem Vater und mit mir leben. Und dann möchte ich, dass sie in derselben Einheit miteinander leben. Aber die heutige Kirche ist nicht eins. Die Kirche ist total gespalten. Egal, in welchen Teil der Welt du gehst, die Kirche ist überall gespalten. Es gibt tausende Denominationen. Wie kann das sein, wenn wir eins sein sollen? Ich habe einmal nachgeforscht, es gibt tatsächlich tausende christliche Denominationen. Warum ist es so schwer für Christen eins zu sein? Ich sage dir warum. Jesus sagte das sehr deutlich. Der einzige Weg, wie Einheit unter Christen funktionieren kann, ist, wenn wir vollkommen und intim mit Jesus und dem Vater verbunden sind. Doch wir sind miteinander verbunden durch Lehre, wir sind verbunden durch Vision, wir sind verbunden durch Liturgie, wir sind verbunden, weil wir alles glauben, was ein großer Mensch uns gesagt hat. Wir sind verbunden mit all jenen, die dieselben Dinge glauben. Wach auf! Die Wahrheit ist, Christen werden nie dasselbe über alle Teile der Bibel glauben. Und ich denke, dass sie das auch nicht müssen. In einem Punkt müssen wir übereinstimmen, dass es nur um Jesus geht. Darin müssen wir übereinstimmen. Es geht nur um Jesus. Es geht nur um den Vater. Und wir sind vollkommen eins, weil wir ihnen folgen. Hört zu, Leute. Als Gründer der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen habe ich alle Lehrmaterialien geschrieben, außer von dem Teil, den der belehrt. Bist du bereit für einen Schock? Daniel ist der Direktor unserer Schule. Und ich erwarte noch nicht einmal von ihm, dass er mit allem übereinstimmt, was ich lehre. Er muss nicht mit mir übereinstimmen. Und er hat sogar die Freiheit, das vor allen Studenten zu sagen. Er könnte zum Beispiel sagen, das lehrt Reinhard so, aber ich sehe es eigentlich anders. Das wäre kein Problem für mich. Und nun fragt mich, ob das unsere Einheit stören würde. Würde das unsere Einheit stören, Daniel? Nein, selbstverständlich nicht. Weißt du warum? Wir sind eins, weil wir vereint sind in Jesus und im Vater. Genau das war auf dem Herzen Jesu in diesem Moment. Er wollte, dass seine Jünger so sehr miteinander verbunden sind, wie Jesus und der Vater miteinander verbunden sind. Jesus und der Vater sind miteinander eins in Ehre und Liebe. So einfach ist das. Im Garten Gethsemane sagte Jesus: Hey, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und selbst dort kam keine donnernde Stimme vom Himmel, die ihn tadelte. Wie wagst du es, so einen Gedanken in deinem Herz zuzulassen, Jesus? Natürlich nicht. Wir müssen verstehen, solange irgendetwas anderes außer Jesus und der Vater die Basis unserer Einheit ist, werden wir nie erfüllen, was Jesus hier gebetet hat. Deshalb weigere ich mich auf dem Altar von Lehren oder sonst irgendetwas spalten zu lassen. Das wäre vollkommen im Gegensatz zu dem, was Jesus wollte. Er wollte, dass wir eins sind aus Liebe. Anschließend sagte Jesus Folgendes: Ich bete, dass sie eins werden mit uns, damit die Welt erkennen wird, dass du mich gesandt hast. Das ist ein sehr erschreckender Gedanke. Was Jesus hier sagt, ist, wenn Christen nicht in Einheit leben, wird die Welt nicht erkennen, dass Jesus zu ihnen gesandt wurde als die eigentliche Antwort für ihre Probleme. Und beachte, hier steht ein weiteres damit, damit die Welt erkennen wird. Wie soll diese Welt Jesus erkennen, wenn sie ihn nicht an unserer Liebe und Fürsorge füreinander erkennt? Überleg dir das. Wenn du wirklich möchtest, dass die Welt Jesus findet, dann hör auf, dein eigenes Leben wichtiger zu nehmen, als in Liebe und Ehre mit deinen Brüdern und Schwestern zu leben. Sagte Jesus nicht, daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, die ihr füreinander habt? Johannes 13, 35. Wir müssen uns also immer wieder fragen, auf welcher Grundlage haben wir Einheit mit unseren Brüdern und Schwestern? Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, doch ich erlebe den vielleicht größten Ausdruck von dieser wahren Einheit, von der Jesus hier spricht, wahrscheinlich in unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Der Hintergrund der Menschen, die sich hier treffen, ist verrückt. Wir werden am Freitag wieder mit einer Schule beginnen. Es werden 47 Studenten sein, dazu 6 bis 8 Mitarbeiter. Das sind 55 Personen, die 3 intensive Tage lang in einem Raum verbringen werden. Und ausnahmslos bei jeder einzelnen Schule gab es schon am allerersten Wochenende eine Einheit, die schockierend war. Stimmst du zu, Daniel? Ja. Die Leute wollen nicht nach Hause gehen. Menschen, die aufgrund ihres Hintergrunds noch nicht einmal miteinander sprechen würden, lieben einander nun. Und dabei gibt es Personen, die wirklich merkwürdige Überzeugungen haben. Menschen, die extrem religiös sind. Wenn man diese Menschen zusammenbringt, sollten sie nicht die geringste Einheit haben. Und dennoch erleben wir so eine erstaunliche Gegenwart von Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist. Wenn ich unsere Studenten sah, dachte ich sehr, sehr oft an dieses Gebet von Jesus, wie sehr sie eins sind. Genau das ist die Sehnsucht unseres geliebten Jesus, denn dadurch wird die Welt sehen, dass Jesus real ist. Schau, was Jesus danach sagte. Ich weiß nicht, ob du das ergreifen kannst, aber ich werde dir dabei helfen, hoffentlich. Er sagte, denn die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie miteinander verbunden werden in einem und dieselbe Einheit erleben, die wir genießen. Jesus sagte, dass er seinen Jüngern seine Herrlichkeit bereits gegeben hat. Was ist seine Herrlichkeit? Seine Herrlichkeit wird in 2. Mose 32 und 33 dargestellt. Sie kommt zum Ausdruck durch Gottes unbegreifliche Güte. Wo immer Jesus hinging, verbreitete er die Güte Gottes. Das heißt, die Herrlichkeit des Vaters wurde Jesus gegeben, um dieser Welt seine Güte zu zeigen. Wie tat er das? Er demonstrierte, wie gut Gott ist. Er heilte die Kranken, er verurteilte die Schuldigen nicht. Er war mehr daran interessiert, Menschen zu heilen, als das Gesetz des Sabbats zu halten. Er erlaubte nicht, dass die Ehebrecherin gesteinigt wurde. Wo immer Jesus hinging, demonstrierte er die Güte Gottes, denn die Herrlichkeit Gottes ist seine Güte. Und nun sagte Jesus, ich habe ihnen dieselbe Herrlichkeit gegeben, damit sie miteinander verbunden werden als eins und dieselbe Einheit erleben, die wir genießen. Wenn du dich selbst darauf konzentrierst, dass du Einheit mit deinem Bruder hast, wirst du niemals Einheit haben. Du musst mit unserer Vision übereinstimmen. So wirst du niemals Einheit haben, denn in Wahrheit haben wir alle Offenbarung in einem unteren Maß. Ich verstehe heute Dinge, die ich vor 5 Jahren nicht verstanden habe. Das ist so. Aber ich verstehe, dass Gott gut ist und nur gut. Und wenn wir alle unseren Fokus auf die Güte Gottes legen, dann können wir in Einheit leben. Was würde passieren, wenn jeder Christ beschließen würde, wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammenkomme, sprechen wir nur davon, wie gut Gott ist. Doch wir kommen zusammen und sprechen darüber, wie schlecht wir alle sind. Hast du gehört, was er getan hat? Hast du das gesehen? Hast du gesehen, was er im Internet gepostet hat? Er nennt sich Christ und schau, was er getan hat. Tuschel, tuschel, tuschel. Überleg dir das. Wenn wir über die Güte Gottes anstatt über die Schlechtheit unserer Brüder und Schwestern reden würden, würden wir in Einheit leben. Genau das hat Jesus hier gesagt. Er sagte, Vater, ich habe ihnen bereits die Güte Gottes gegeben, damit sie nun gemeinsam in Einheit leben können. Jesus lebt bereits vollkommen in uns. Das sagte er im nächsten Vers. Du lebst vollkommen in mir und jetzt lebe ich vollkommen in ihnen. Und der Grund ist wieder, damit sie perfekte Einheit erleben werden. Und hier ist deine dritte Hausaufgabe. Bringe erneut dein Herz zur Ruhe und sage, Heiliger Geist, bitte hilf mir herauszufinden, wo ich die Schlechtheit meines Bruders anstatt die Güte Gottes gesehen habe. Zeig es mir. Zeig mir, wo mein Fokus auf dem Fehler meines christlichen Bruders liegt, anstatt darauf, dass er eine neue Schöpfung in Christus Jesus ist. Zeig mir jede Person, die ich kritisiere und bei der ich mich auf ihre Schwächen und Fehler fokussiere. Dann bringst du dein Herz zur Ruhe. Du nimmst wieder Papier und Stift und schreibst die Namen dieser Personen auf. Einige von euch müssen ihren Ehepartner aufschreiben. So viele verheiratete Paare fokussieren sich auf die Fehler und Schwächen ihres Partners. Und dabei versuchen sie, Einheit in ihrer Ehe zu haben. Wie soll das funktionieren? Jesus sagte, Einheit entsteht, wenn wir begreifen, dass jeder von uns seine Herrlichkeit erhalten hat. Nachdem du diese Personen aufgeschrieben hast, die Jesus dir zeigt, betest du ein Gebet der echten Buße. Du sagst, Vater, es tut mir leid, es tut mir leid, ich will das nicht mehr tun. Danke für deine Vergebung, ich bekenne meine Sünde. Und dann schreibst du direkt neben diese Namen. Er oder sie ist eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Er oder sie ist angenommen in dem Geliebten. Er oder sie ist perfekt in Christus Jesus. Und du beginnst die Herrlichkeit Gottes auf dem Leben dieser Personen zu sehen. Unsere Worte haben so viel Macht. Ich glaube wirklich, dass wir sehr viel Einheit durch unsere eigenen Worte zerstört haben. Der Herr hat mir vor ein paar Tagen etwas gezeigt, was ich hier weitergeben werde. Doch ich muss zuerst noch darüber nachdenken. Deshalb studiere ich es gerade sehr intensiv. Ich glaube, dass viele von uns in einer Welt leben, die ihnen nicht gefällt. Doch sie haben diese Welt durch ihre eigenen Worte selbst geschaffen. Wir haben unsere kreativen Worte benutzt, um Dinge über uns auszusprechen, die nicht die Herrlichkeit Gottes sind. Ich bin so ein Versager. Ich werde nie fähig sein, das zu tun. Ich werde älter, deshalb werde ich langsamer und schwächer. Auf diese Weise haben wir uns eine Welt geschaffen, weil wir beschlossen haben, Worte auszusprechen, die schöpferische Kraft haben. Und wir haben das auch anderen Menschen angetan. Wir haben die natürlichen Dinge verkündet, die wir im Leben der Personen erkennen und nicht die Herrlichkeit Gottes, die ihnen durch Jesus bereits gegeben wurde. Also, fang an, die Herrlichkeit Gottes über deinen Brüdern und Schwestern zu verkünden. Und du wirst überrascht sein, wie sie sich verändern werden. Denn plötzlich setzen deine Worte die Kraft frei, durch die viele dieser Personen aus ihrem Gefängnis herauskommen können. So, ich habe euch drei Hausaufgaben gegeben und ich habe euch ein paar herrliche, wunderschöne, wertvolle Schätze aus dem Wort Gottes weitergegeben. Gracie kommt heute Abend zurück. Sie ist eine Woche lang in den Nordosten gereist, um in unseren Kinderprojekten zu sein. Deshalb habe ich sie gefragt, bist du sicher, dass du morgen ein prophetisches Live machen kannst? Aber Gracie sagte, sie freut sich schon darauf, morgen wieder hier mit uns zu sein. Also werden Gracie und ich morgen früh ein Live mit Prophetie machen. Danke, ich sehe euch alle morgen um 8. Alle Herrlichkeit für Jesus. Danke fürs Zuhören.